Podcast Versuchslabor. Na, hallo zusammen. Und geht's gut? Ich hoffe doch. Ja, heute ist Sonntag, der erste Advent schon. Ja, das heißt, Weihnachten geht jetzt ratzfatz. Ist nicht mehr lang, bis soweit ist. Ja. Sonntags ist bei uns immer ein richtiger Kochtag. Ich meine, ich koche die Woche über natürlich auch. Das wissen die meisten jetzt schon. Aber sonntags versuchen wir immer ein bisschen was Besonderes zu machen. Und sonntags kochen wir vor allem, wenn es geht, so wie heute, kochen wir dann zusammen. Ja, das läuft dann meist so, dass wir das Freitag, Samstag schon planen, was denn die Kinder gerne essen und auch kochen wollen. Dann gehe ich das Samstag alles einkaufen, dass auch alles da ist, was wir brauchen. Und Sonntag, so ja, knapp ja, so in einer Stunde, da haben wir 12, dann geht das los. Dann wird hier die Küche quasi zum Kochstudio. Ich werde es aber auf keinen Fall mitschneiden, weil ich denke, so Koch-Podcasts gibt es genug. Nur mal so als Info, was wir heute machen. Also die Kleinste hat in einem Mickey-Maus-Heft ein Frozen-Joghurt-Rezept gefunden. Das haben wir jetzt auch schon gemacht. Das ist relativ einfach. Da kommt eine Banane rein und ein Joghurt. Das ist so die eine Seite davon. Das wird dann schön mit dem Mixer klein gemacht. Und in einem zweiten Becher haben wir auch Joghurt und dann so eine ja, Beerenmischung, was weiß ich, da sind Brombeeren, Heidelbeeren, Himbeeren, gibt es so tiefgefroren. Und da haben wir eine andere reingemacht. Und tiefgefroren ist deswegen gut, weil du gleich so eine Art Eis dann eigentlich hast, wenn du das Ding durchpürierst, dann ja, dann ist das schon gleich wie so eine schöne Eiscreme. Kommt natürlich Zucker rein. Muss, schmeckt einfach besser. Und dann wird das in Schichten zusammen in ein Glas gepömpelt und dann Strohhalm rein und fertig. Und schon haben die Kinder so eine kleine Leckerei. Ja, die haben wir jetzt schon fertig. Die ist auch schon so gut wie vernichtet, sehe ich. Ja, und heute Mittag machen wir dann ein Putengulasch, genau, mit Knödeln, Kartoffelknödel und Apfelrotkraut gibt's dazu. Oder Rotkohl. Je nachdem, wo man herkommt, sagt man Rotkraut oder Rotkohl. Ja, das schauen wir dann mal, dass wir das dort schön zusammen hier machen. Ja, das ist immer nett. Einfach, da hat man so ein bisschen Zeit miteinander, dann wird auch erzählt, so was die Woche über war. Das geht ja oft in der Woche nicht, wenn man da die ganzen Termine hat und hin und her, dann muss ich ja doch immer mal hopp hopp gehen. Ja, auch mit so Richtung Bett marschieren für die Kinder, die müssen ja auch in der Früh immer raus für die Schule. Ja, da freue ich mich dann drauf. Jetzt ist noch relativ Ruhe hier im Haus, weil meine Frau und die Große sind am Stall, wie ja, fast jedes Wochenende, ist ja klar, die Tiere müssen versorgt werden. Und die Kleinste, die darf heute ein bisschen Kika schauen. Da kommt dann jetzt gleich dann die Sendung mit der Maus. Und heute kommt als Sonntagsmärchen, kommt heute drei Nüsse für Aschenbrödel. Das darf natürlich auch geschaut werden. Das ist ein netter Film. Ja, diese tschechischen Märchen schauen wir gern. Schaue ich sogar mit wahrscheinlich, wenn ich Zeit habe. Dann gerne. Ist auch so ein bisschen Erinnerung irgendwo. Das gab es ja schon, wo ich noch klein war, habe ich das Gefühl. Wir haben das schon daheim so um die Weihnachtszeit immer geschaut. Ja. Ansonsten ein ganz anderes Thema, das Thema Pottwichteln. Da habe ich mir nämlich was überlegt. 50 Podcasts nehmen teil und ich habe mir überlegt, wie ich das denn jetzt handhabe, dass ich das auch anhören kann, gescheit. Und vielleicht ist es ja auch eine Idee für den einen oder anderen. Also ich werde mir zusätzlich zu meinem G-Podder, den ich auf meinem Laptop habe, einen zweiten Podcatcher installieren und werde dort die ganzen 50 Feeds einfach mal reinschmeißen und dann abwarten, was passiert. So um die Weihnachtszeit rum. Dann müssten ja die ganzen Folgen da irgendwie mal aufschlagen. Und dann werde ich die wahrscheinlich nicht alle direkt an Weihnachten hören können, weil wir haben natürlich auch ein Familienfest hier an Weihnachten, ist ja klar. Aber auf jeden Fall kann ich sie erstmal alle runterladen. Dann kann ich die ja Stück für Stück durchhören. Und ja, wenn dann die ganze Geschichte so für mich abgeschlossen ist, brauche ich einfach nur diesen zweiten zusätzlichen Podcatcher wieder runterlöschen. Und ja, das, was mir gefällt, wo ich höre, wo ich sage, oh, den kannst du behalten, den kopiere ich dann rüber, den Feed in meinen, ich nenne es jetzt mal Haupt-Podcatcher. Und das behalte ich dann und das höre ich dann ab nächstem Jahr dann weiter. Also so mal meine Idee dazu, wie ich versuchen werde, so viel wie möglich von dieser doch tollen Idee mitzunehmen, auch ein Stück weit, ja. Ist ja auch vielleicht so ein bisschen Anschauungsmaterial für nächstes Jahr, wer weiß, vielleicht mache ich nächstes Jahr schon selber mit. Mal gucken. Ja, das überlege ich mir noch. Bin mir noch nicht, immer noch nicht ganz schlüssig. Aber gut, ich denke mal, wahrscheinlich schon, dass ich dann nächstes Jahr auch mich dann mit in den Ring werfe. Quasi. Wenn ich das jetzt schon plane, dann müsste ich auch die Zeit dafür irgendwie haben. Ja. Ja, so sieht es hier aus. Jetzt überlege ich gerade, ob ich zu dem Raucherbalkon überhaupt noch was sage. Ja, ein kleines Wort vielleicht doch noch. Ich glaube, das Ding läuft gut. Das ist, glaube ich, eine richtig nette Idee. Also jetzt hat der Micha vom Making Tracks ja auch noch einen Blog sogar dafür schon aufgesetzt und die erste Folge ist sogar schon oben. Ja gut, das war halt mehr so Spaß, aber das soll es ja auch sein. Ich meine, hier und da vielleicht ein bisschen albern und viel Blödsinn, aber ist doch eigentlich egal. Es soll ja nur zeigen, was möglich ist. Also das heißt, der Raucherbalkon ist quasi jetzt hier so offen für alle lockere, lose Runden mit verschiedenen Leuten. Und ich habe das Gefühl, da können ganz interessante Sachen bei rauskommen. Ich bin ja öfter auch mal da und höre mal rein oder red auch mit. Und ich habe schon gesehen, also das ein oder andere Gespräch ist schon mit aufgenommen worden, wo auch interessant ist. Also auch so ums Thema Podcasten an sich, wie machst du das, was hast du für ein Mikrofon oder wie machst du das mit dem Blog, wo hast du das gehostet, wo liegen deine Dateien, so Gespräche haben wir ja auch schon gehabt und ja, ist vielleicht auch gerade für Leute, die so gerade auf dem Sprung sind, so vom Hörer zum selber machen, vielleicht eine echt gute Sache, da mal vorbeizuschauen und ja, es ist halt auch eine Chance, ne? Dann kannst du nämlich die Jungs, die das schon ewig und einen Tag machen, was weiß ich hier, wie der Hatti von den Hörspitzen oder wie der Kai vom Planet Kai oder der Micha vom Making Tracks oder wer immer auch gerade da ist, wo man weiß, die machen das, die haben da Erfahrung, die kannst du halt einfach mal anquatschen und mal nachfragen. Und ich, so wie ich es erlebe, ist da auch jeder immer bereit, auszuhelfen und Tipps zu geben. Also dafür ist diese Community einfach klasse, dass man da sich Anregungen auch holt. Also nochmal ganz herzliche Einladung an der Stelle, wer da mal Lust und Zeit hat. Ich sag mal so, also spätestens ab 20 Uhr ist bestimmt irgendeiner da und steht da rum und wartet. Naja, vielleicht hören wir uns genau da und quatschen mal ein bisschen miteinander. Ich würde mich freuen, wenn wir das so machen können. Ja, und jetzt warte ich dann, wie gesagt, dass wir hier anfangen mit der Kocherei. Werde wahrscheinlich das ein oder andere Foto vertwittern zwischendurch. Das mache ich immer ganz gerne. Und sonst machen wir, glaube ich, nicht mehr viel heute. Ja. Wenn wir dann die Bäuche voll haben, dann geht's ab auf die Couch. Oder vielleicht noch irgendwas mit den Kindern spielen. Mal gucken. Ja, in diesem Sinne, ich wünsche euch einen guten Wochenanfang morgen am Montag. Lasst euch nicht ärgern und passt auf euch auf. Servus.